Nachttaxi. Wenn spät abends neben dir ein Taxi anhält, das du nicht bestellt hast, und der Fahrer die Scheibe herunterlässt und fragt, wo soll's hingehen? Dann sag, wer weiß wohin. Und steig ein. Draußen siehst du die hellen und dunklen Fenster der Stadt. Und der Fahrer erzählt Geschichten von anderswo und von nebenan. Und das Radio spielt. Fahr mit. Solange bis du weißt, du bist da. Und wenn du aussteigst, vergiss das Trinkgeld nicht. Добрый вечер, Игорь Челер, бонсуар. Guten Abend bei Nachttaxi. Euer Taxler heißt Martin Auer. Diese Sendung trägt den Titel Der Antichrist und andere Geschichten aus dem Buch Das Kloster der Erleuchteten. Aber zuerst darf ich Hörer- und Hörerinnenpost beantworten. Daniela hat über das Feedback-Formular von o94.at eine E-Mail geschickt. Sie wollte gerne das Gedicht »Darf ich Sie bitten, diesem Gedicht zu lauschen« herunterladen, weil es sie an das Gedicht »Gäste« von Hans Magnus Enzensberger erinnert. Liebe Daniela, ich habe Ihnen den Text gemailt. Schicken Sie mir den Text von Enzensberger. Jochen aus Mainz empfiehlt in seinem Laufblog den Nachttaxi-Podcast als Laufbegleitung. Ich höre selber auch gerne Podcasts beim Laufen oder Radfahren. Ich kann den Vorschlag also nur unterstützen. Eine Runde in Schönbrunn oder auf der Donauinsel oder am Mainufer mit Literatur im Ohr. Würde mich interessieren, wer den Vorschlag aufgreift und wer Nachttaxi lieber im Auto hört. Und noch eine Daniela hat mir auf Facebook zum Geburtstag gratuliert. Ich bedanke mich übrigens bei allen, die das getan haben. Und mir aus diesem Anlass mitgeteilt, dass ihr Sohn ein Gedicht von mir hat auswendig lernen müssen in der Schule. Tut mir leid, lieber Sohn von Daniela, da kann ich nichts dafür. Ich schreibe meine Gedichte eigentlich nicht, damit sie auswendig gelernt werden müssen. Das musikalische Programm beginnt mit »Das Haus des Hundes«. Das sind Moritz Herrmann und Christoph Bornheimer und die Nummer heißt 22 22 44. Thank you.

Auch das war Violetta Päiven-Kakkara, das Stück heißt Lilly. Die Erzählung vom Antichrist leitet jetzt die Band Japanische Kampfhörspiele ein. Der Antichrist. Der Antichrist,

Wo bleibt die Faust, wenn du die Finger öffnest? Wo bleibt der Tanz, wenn spät die Tänzer heimgehen? Wo bleibt die Welle, wenn sie sich am Strand gebrochen hat? Das Wasser ist noch da, die Tänzer sind noch da, die Finger sind noch da. Ist es dieselbe Welle, die ständig wiederkehrt? Ist es derselbe Tanz, der neu getanzt wird? Ist es dieselbe Faust, wenn sich die Finger wieder schließen? Das war Nachttaxi mit Texten von Martin Auer aus dem Buch Das Kloster der Erleuchteten, das als E-Book erhältlich ist, und mit Musik von Das Haus des Hundes, Paul Biese and his Novelty Orchestra, The Joy Drops, Violetta Peiven Kakkara, japanische Kampfhörspiele, Malportado Kids. Die vorletzte Nummer war Mark Twain in Japan von Inbakuo aus den USA. Und die letzte Nummer war noch einmal von Violetta Peiven Kakkara und hieß Neilika. Also dann, gute Nacht, Ige Celer, Dobranoc, Bonsoiree.